Am 26. Mai können wir hier bei uns in Deutschland unsere Stimmen für die Europawahl abgeben. Es ist also inzwischen der Endspurt im Wahlkampf eingeläutet. Und da zeigt sich nun, dass Kandidaten aus Deutschland auf europäischer Ebene durchaus Dinge sagen können, die man in Deutschland gar nicht so gerne hört. So geschehen im Fall Manfred Weber, der bei einem Interview in Polen erklärt hat, dass er die Gaspipeline Nord Stream 2 stoppen will. Ein Projekt, das die deutsche Bundesregierung unbedingt will, entsprechend groß auch die Verstimmung in Berlin. Bettina Klein beobachtet als Korrespondentin die Entwicklung in Brüssel für uns. Frau Klein, vielleicht müssen wir zu Beginn noch einmal auf die unterschiedlichen Interessen schauen. Die Bundesregierung argumentiert ja mit Blick auf die Bedeutung der Pipeline für die deutsche Energiesicherheit. Warum ist das Projekt jetzt auf europäischer Ebene so umstritten? Ja, ganz einfach gesagt, weil auf europäischer Ebene eben nicht nur deutsche Interessen zählen, sondern auch gesamteuropäische. Ich darf mal zitieren aus einer Entschließung des Europäischen Parlaments aus dem Oktober 2016, also fast 3 Jahre alt. Dort heißt es bereits, Zitat, das Parlament ist der Ansicht, dass der Bau von Nord Stream 2 den Interessen der EU zuwiderliefe. Das Parlament erklärt sich besorgt über die kontraproduktiven Auswirkungen, die diese Maßnahme auf die Versorgungssicherheit, die Diversifizierung der Versorgungsquellen und den Grundsatz der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten hätte. Zitat Ende. Mit einem Wort, Nord Stream 2 widerspricht der Idee einer gemeinsamen Energieunion. Dazu hat eben auch geführt, dass mehr als 40% der Gaseinfuhren aus Drittländern damals schon aus Russland stammten. Ein Grund zur Sorge für das Parlament, weil es eben eine marktbeherrschende Stellung Russlands und des Unternehmens Gazprom sieht. Eine damit verbundene zu große Abhängigkeit von einem Anbieter mit auch politischen Konsequenzen. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ja das Projekt maßgeblich vorangetrieben. Er hat es mit Wladimir Putin 2004 auf den Weg gebracht. Er ist inzwischen in maßgeblicher leitender Position für das Unternehmen tätig. Und die Bundesregierung hat eben nie eine europäische Abstimmung zugelassen. Sie hat lange eine Reform der EU-Gasrichtlinie blockiert, wonach eben EU-Wettbewerbsregeln für alle gelten, die hier Gas verkaufen wollen, eben auch für Pipelines, die aus Drittstaaten ankommen. Das ist erst in diesem Jahr möglich geworden, weil Frankreich, wir erinnern uns, im Februar diese Blockade nicht mehr mitgemacht hat. Also es gibt von europäischer Ebene seit langem Widerstand dagegen. Trotzdem hält die Bundesregierung daran fest, vielleicht auch, weil sie diesen Widerstand bisher unterschätzt hat? Ja, ich bin immer wieder eigentlich erstaunt, wie wenig darüber in Deutschland bekannt ist oder diskutiert wird. Wenn Manuela Schwesig jetzt zum Beispiel davon spricht, dass Manfred Weber irrlichtert, dann unterschlägt sie natürlich die vielfältige Kritik an dem Projekt, die von deutschen CDU-Politikern, aber auch sehr stark von den Grünen, auch von einzelnen Liberalen, seit langem vorgebracht wird. Es gab erst im vergangenen Jahr einen Brief an die Bundeskanzlerin, unterschrieben von Norbert Röttgen zum Beispiel, aber auch von Manfred Weber damals schon. Und es gab schon lange die Diskussion auch in Deutschland, damals zwischen dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium und dem CDU-geführten Kanzleramt. Man hat sich in der Großen Koalition dann darauf verständigt, das sei einfach nur ein Wirtschaftsprojekt und kein politisches, obwohl das eben viele anders gesehen haben. Also kann man schon festhalten, überhaupt kein Alleingang von Weber in diesem Fall. Nein, seine Äußerung ist überhaupt nicht neu und er ist auch mitnichten ein Einzelgänger. Interessant ist natürlich jetzt, dass er das im Europawahlkampf nochmal so klar herausstellt. Und vor dem Hintergrund der eben geschilderten Gesamtlage mögen da natürlich weitere Motive hinzukommen. Er braucht eine ausreichende Parlamentsmehrheit, um als Kommissionspräsident gewählt zu werden. Und er braucht die Mitgliedstaaten dafür. Er empfiehlt sich jetzt natürlich in Polen und den polnischen Abgeordneten. Er empfiehlt sich aber vermutlich all jenen, denen er in Europa zu deutsch erscheint und die hier keinen Vollstreck der Bundesregierung als Kommissionschef haben wollen. Er empfiehlt sich all denen, die ihn für zu schwach oder für nicht entschieden genug halten und auch den Grünen im Europaparlament, die wie gesagt mit am entschiedensten immer wieder gegen Nord Stream 2 protestiert haben. Kurz noch zum Schluss, würde er EU-Kommissionspräsident, könnte er die Pipeline tatsächlich stoppen? Also mit sofort stoppen, das wird schwierig, aber er könnte es eben erschweren. Diese Gasrichtlinie muss jetzt auch auf Gazprom angewendet werden. Das ist die Position der Kommission. Sie wird also keine Ausnahmen dann zulassen. Und dann ist eben die Frage, wie geht es weiter? Wenn Deutschland trotzdem an Nord Stream 2 festhält, könnte gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren drohen. Andererseits droht Russland bereits vor Gericht zu ziehen gegen die EU, wenn eben diese Gasrichtlinie auf Nord Stream 2 Anwendung findet. Das muss man jetzt in der Tat abwenden, aber ich finde es schon interessant, was da jetzt sich noch in den nächsten Wochen und Monaten abspielen wird. Bettina Klein war das live aus Brüssel. Vielen Dank.